Zweitens, Otto von Bismarck an der Spitze des preußischen Staates. Untertitel: Die Militärreform Wilhelms. Streit mit dem Landtag und Abdankungsplan des Königs. Bismarck nimmt als Ministerpräsident den Kampf mit den Liberalen auf. Durchführung der Heeresreform. Preußen und Österreich befreien Schleswig-Holstein von der dänischen Herrschaft. Streit um die Beute und das Abkommen von Garstein. Ausbruch des Krieges zwischen Österreich und Preußen. In der unglücklichen Konferenz von Olmütz hatte Preußen auch wegen der geringen Schlagfertigkeit seiner Armee zurückweichen müssen. Die seit 1814 bestehende allgemeine Wehrpflicht stand nur auf dem Papier. Bei 18 Millionen Einwohnern hob der Staat noch immer nur 40.788 Rekruten aus, wie damals, als er 11 Millionen Einwohner zählte. So musste man, ohne ihr Zeit zur Neuschulung zu geben, bei allen Mobilisierungen die Landwehr ersten Aufgebotes sogleich einberufen. Der König entschließt sich nun aufgrund eines sorgfältigen Vorschlages des Kriegsministers Albrecht von Roon, die jährliche Aushebung auf 63.000 Mann zu steigern und damit die Linientruppen von 39 Infanterie- und 10 Kavallerieregimentern zu vermehren. Die Regierung bringt die Gesetzesvorlage betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienst am 10. Februar 1860 im Landtag ein, wo sie verworfen wird. Doch werden die erforderlichen 9,5 Millionen Taler als Provisorium bewilligt. Dies geschieht auch 1861, doch fordert das Haus für das nächste Jahr die Vorlage eines Wehrgesetzes. In der neuen Session, in der die Liberalen eine überwältigende Mehrheit besitzen, kann Roon mit seinen Forderungen nicht durchdringen. Wilhelm entschließt sich zur Auflösung des Landtages und Entlassung seiner liberalen Minister. Neuwahlen vom 6. Mai 1862 bringen den Liberalen wiederum die Majorität. Die Streichung aller Abgaben für die Heeresreform wird beschlossen. Der König, der schon halb zur Abdankung entschlossen ist, lässt sich nach einer langen Aussprache, die er im Park von Babelsberg am 22. September mit Otto von Bismarck hat, zur Fortführung des Kampfes um die Heeresreform bestimmen. Bismarck, der sich mit dem Monarchen für die Durchführung auch ohne Budget zur Verfügung gestellt hat, wird zum Ministerpräsidenten ernannt. Am 1. April 1815 zu Schönhausen geboren, hat der niedersächsische Junker in Göttingen die Rechtswissenschaft studiert, aber den Beruf als Verwaltungsbeamter wegen seines unbändigen Selbstständigkeitsdranges aufgegeben und die Verwaltung der väterlichen Güter Kniphoff und Schönhausen übernommen, zugleich trotz äußerlich wilden Lebens eifrige Studien der Geschichte und Geographie zugetan. Im Vereinigten Landtag, ein unbedingter Verfechter der Kronrechte, ist er während der Revolution bemüht, den König zu einer Niederwerfung der Erhebung zu bewegen. Dann ist er als Anhänger eines starken, sich selbst genügenden Preußens Mitglied des Erfurter Parlaments. Als Bundestagsgesandter in Frankfurt seit 1852 macht er durch kluge und unerbittlich konsequente Denkschriften auf die Notwendigkeit des preußischen Staates aufmerksam. Hat er doch später schon der Lenker des preußischen Staates mit rücksichtsloser Klarheit den Gedanken ausgesprochen, dass die großen Entscheidungen, also auch die Frage der deutschen Einheit, nicht durch Parlamentsbeschlüsse und schöne Reden, sondern durch Eisen und Blut herbeigeführt würden. Nach Frankfurt wirkt er als Gesandter in Russland und seit Mai 1862 in Paris, wo er die Wesensart und innere Schwäche des alternden Napoleon kennenlernt und seine Bereitschaft erkundet, den Aufstieg Preußens auf Kosten Österreichs zu dulden. Roon bewirkt seine Ernennung zum Ministerpräsidenten. Die Berufung Bismarcks sieht der Landtag als eine Kriegserklärung an. Die Regierung aber erklärt am Ende der Session, die Verantwortung für ein Aufgeben der Heeresreform nicht übernehmen zu können. Mit Beginn 1863 steigert sich der Kampf. Das Parlament will die Macht über das Heer haben. Der Abgeordnete Virchow klagt Bismarck durch eine Adresse des Bruches der Verfassung an. Dieser weist in seiner Antwort darauf hin, dass die Gesetze in Preußen nur durch das Zusammenarbeiten dreier verfassungsmäßiger Gewalten, der Krone, des Herrenhauses und des Landtages, zustande kämen. Entziehe sich eine von diesen ihrer Aufgabe, so entstehe eine Verfassungslücke, aus der sich Konflikte erhöben, die eine Machtfrage seien. Wer aber die Macht in seinen Händen habe, gehe in seinem Sinne vor. Die Adresse wird mit großer Mehrheit angenommen, der König aber lehnt sie ab, indem er erklärt, trotz seines Wunsches nach Verständigung die Rechte der Krone nicht preisgeben zu dürfen. Neuen Sturm ruft die Alvensleben'sche Konvention hervor. Preußen und Russland haben sich gegen die im Zarenreich zu Beginn 1863 ausgebrochene polnische Revolution zusammengeschlossen, während Österreich sich den Russen feindlich zeigte. Durch diesen Vertrag hat Bismarck die Freundschaft mit Petersburg erst recht befestigt, aber bei den Liberalen, die für außenpolitische Fragen kein Verständnis haben, heftigste Feindschaft hervorgerufen. Im Landtag wird von Schergendiensten für Russland gesprochen. Bismarck lehnt Auskünfte über die Konvention ab. Er erklärt, die Disziplinargewalt des Landtagspräsidenten nicht anzuerkennen, worauf, nachdem der König die von der Mehrheit geforderte Abberufung der Minister verweigert hat, die Sitzung des Landtages geschlossen wird. Wilhelm hält an Bismarck fest, obwohl die Königin, sein Sohn und dessen englische Gemahlin die Politik des Ministerpräsidenten missbilligen. Bei Neuwahlen im Oktober 1863 gibt es nur noch 37 Abgeordnete, die auf der Seite des Ministeriums stehen. Als nun 1864 die Frage der beiden Elbherzogtümer Schleswig und Holstein wieder brennend wird, fordert der Landtag den Herrscher auf, den Prinzen von Augustenburg als Herzog anzuerkennen und den Deutschen Bund zu seinem Beistand zu veranlassen. Nach der Ablehnung durch den König lehnt der Landtag seinerseits mit überwältigender Stimmenzahl eine geforderte Anleihe ab und erklärt jede Anleihe ohne Genehmigung der Kammer für verfassungswidrig und für alle Zeiten unverbindlich. Die Session muss am 25. Januar beschlossen werden. In solcher Lage zieht der Hohenzollernstaat in den Krieg mit Dänemark.